So, dann wir haben so uns entschieden, dass wir morgen immer die praktischen Anweisungen und dann Abend werden wir mehr diesen Bereich von Theorie behandeln auf Grundlage von Sutta. Die praktischen Anweisungen sind eigentlich wie immer sehr einfach, aber das Einfache zu machen ist gar nicht so leicht. Diejenigen, die schon lange Zeit meditieren, wissen das genau und sehr klar. Und auch das Einfache, damit man das Einfache gut machen kann, muss man genau verstehen, was man macht. Das ist sehr, sehr wichtig. Deswegen vielleicht lohnt es sich, bevor wir zu den einfachen Erklärungen von Praxis kommen, es lohnt sich ein bisschen, diese theoretische Grundlage zu behandeln. Wir werden das mehr umfangreich in den Abenden behandeln können, aber jetzt, da Sie anfangen werden, sage ich nur ein paar Worte über die vier Elemente. Gestern habe ich schon erwähnt, dass diese Meditation über die vier Elemente ist eigentlich Wirbelsäule von Kaya-Gatasati-Meditation, von Achtsamkeit gegenüber Körper. Achtsamkeit gegenüber Körper kann nicht wirklich in die Tiefe gehen, wenn man nicht die vier Elemente verstanden hat. Und die wichtigste Grundlage für Verständnis von Vier-Elemente-Praxis ist, was der Buddha immer betont, dass die Wahrheit über die Welt kann man nur im eigenen Körper erfahren. Es ist allgemein für alle Philosophien, auch im Westen, auch im Osten, gab es diese Vorstellung, leider ist irgendwie verloren gegangen. Aber die alten Philosophen haben immer betont, dass diese Makrokosmos befindet sich im Mikrokosmos und Mikrokosmos befindet sich im Makrokosmos. Und dieses Verständnis, auch damit man tief in diese Vier-Elemente-Meditation eingeht, soll man auch dieses Verständnis dann anwenden. Die Weisheit vom Buddhismus, wie wir alle wissen, wir werden darüber dann auch im Abend weitersprechen, ist die Verständnis von Wahrheit von der Welt, ist die Wahrheit, sind die vier edle Wahrheiten. Und die vier edle Wahrheiten, die Grundlage von den vier edlen Wahrheiten ist die Wahrheit von Dukkha. Dukkha wird bei uns als Leiden übersetzt, aber diese Übersetzung, wie ich immer sage, ist nicht sehr gute Übersetzung. Da gibt es auch Reaktionen bei den Nicht-Buddhisten und Missverständnis bei den Nicht-Buddhisten, indem sie denken, dass Buddhismus pessimistisch ist und so weiter. Buddhismus ist gar nicht pessimistisch, Buddhismus ist realistische Philosophie. Und dieser Realismus von Buddhismus ist dann auch basiert auf Verständnis von den vier Elementen. Vier Elemente ist eigentlich die Welt. Die Welt ist die Haupterfahrung von der Welt, also die klärste Erfahrung, unmittelbarste Erfahrung von der Welt ist Erfahrung von den vier Elementen. Und die vier Elemente und das von den vier Elementen deriviert ist, so Geräusche, Farbe und so weiter, ist das, was wir von der Welt erfahren. Und diese Welt, der Buddha sagt, diese Welt ist nichts anderes als Zustand der Unruhe. Dukkha ist Zustand der Unruhe, der sozusagen kodiert ist in der Erfahrung von der Welt. So, damit man die Tiefe von Buddhismus versteht, muss man diese Wahrheit klar ansehen. Diese Dukkha ist nichts anderes als Zustand der Unruhe. Und dieser Zustand von Unruhe ist sozusagen kodiert in Unruhe von den vier Elementen. Die vier Elemente sind immer im Zustand von Bewegung. Es gibt so in der tiefsten Stelle von, am Boden von Ozean gibt es keine Ruhe. In den vier Elementen auch gibt es keine Ruhe. Die vier Elemente sind immer im Zustand von Bewegung, von Unruhe. Und wenn man diese Meditation über diese vier Elemente verstehen möchte, muss man dann verstehen dieses Prinzip. Prinzip von ewigen Wechsel, was die Natur von unseren Erfahrungen in der Welt ist. Unsere Erfahrung von den vier Elementen. Also in Erfahrung von den vier Elementen, die vier Elemente sind sozusagen Komplexe, vier Komplexen von Erfahrung. Und diese vier Komplexe von Erfahrung dann bestimmen unsere Dasein in der Welt. So. Die ideale Zustand in der indischen Philosophie, diejenigen, die sich mit indischer Philosophie beschäftigen, wissen, dass dieser Zustand von von Gesundheit. Und Gesundheit, diejenigen, die sich mit indischer Philosophie beschäftigen, wissen, ist Zustand von Heilsamkeit. Hm? Heilsamkeit ist, also Gesundheit ist Zustand von Harmonie. Und Harmonie ist nichts anderes als Harmonie von den vier Elementen. Hm? Also diese Harmonie von den vier Elementen, auch ist ein wichtiger Teil von Vorstellung von Heilsamkeit oder Gesundheit. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Und jetzt, indem Sie in eigenem Körper, jetzt werden Sie diese vier Elemente erfahren, durch Meditation erfahren. Es ist besonders wichtig, dass Sie verstehen, gesunder Zustand von Körperlichkeit ist verbunden auch mit gesundem Zustand von Geist. Geist ist der Vorgänger. Also indem man mit den vier Elementen Betrachtung, indem man sich damit beschäftigt, indem man tief in die vier Elemente Betrachtung eingeht, ist es sehr wichtig zu verstehen, dass man muss auch es verbinden mit Benutzung, lernen, das in Zusammenhang zu bringen mit heilsamen Benutzung von der Geist. Der Geist dann bringt Harmonie in Erfahrung von den Elementen. Also obwohl die Elemente sind in ewiger Unruhe, das ist Zustand der Welt, der Geist hat Fähigkeit, Harmonie in diese Erfahrung von den Elementen hineinzubringen. Das ist auch Grundlage von denjenigen, die sich mit indischer Philosophie beschäftigt haben. Ganze indische Medizin ist mit Philosophie verbunden. Dieser Geist, also besonders Intellekt, die wichtigste Teil von dem Geist, verkörpert dieses Ideal von Harmonie oder von Heilsamen, von Sattva, Sattva-Prinzip in Medizin. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig von Anfang an, dass man diese Meditation mit Intellekt zusammenbringt und so treibt die Meditation, dass man sich nicht dadurch selbst schadet, sondern dass man dadurch zu tiefen, heilsamen Zuständen kommt. Indem Sie tiefer in diese Meditation eingehen, werden Sie dann die Atome von Wahrnehmung sehen können und dann diese Atome von Wahrnehmung analysieren. Sie werden dann nur das gut machen können, indem Sie scharfe Intellekt und Harmonie durch Intellekt in diese Meditation hineinbringen. So zum Beispiel heute Morgen Ein Kollege, der schon früher diese Meditation gemacht hat, hat mir gesagt, er hat schon das Buch von Pao Xayah nur gelesen und hat das schon versucht, den eigenen Körper schnell, schnell wird er damit fertig sein, damit er nach 2 Wochen wieder weggeht und klar ist über diese Meditation. Mit solchen Einstellungen natürlich kann man nicht gut diese Meditation treiben. Es ist nicht möglich. Man muss sich Zeit geben für diese Meditation und nicht wollen, etwas zu erreichen, vielmehr wollen einfach loslassen, weil Intellekt, die Tiefe des Intellektes, hat auch zu tun, so die indische Philosophie, mit unserer Fähigkeit loszulassen. Und die Erfahrung von den Elementen, wie der Geist Erfahrung von Harmonie in den Elementen schafft, wird nur klar, indem wie dieser Teil von Intellekt, also loslassen, klar verstehen. Also ideale Zustand, so wie bei Anapanasati, die Anapanasati-Meditation, viele von uns schon meditieren lange Zeit Anapanasati. Anapanasati-Meditation wird nur erfolgreich, indem man lernt, ohne Anstrengung ganz auf natürliche Weise einatmen und ausatmen. Dann wird man imstande sein, diese Intellekt tief hinein in diese Erfahrung von Atmen hineinbringen. Dann diese, wenn Atmen auf eine ganz natürliche Weise geht, ohne Anstrengung, dann in Atmen selbst und Erfahrung von Atmen und Erfahrung von Geist geschieht automatisch eine Ganzheit von Harmonie, das dann zu tiefer Zustand von Samadhi führt. Also ich werde nicht zu viel über die Theorien sprechen. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Praxis. Also die 4 Elemente in der lebendigen Tradition von Meditation werden, die Erfahrung von 4 Elementen wird erklärt als Erfahrung von den 12 Eigenschaften von den Elementen. Die Erfahrung von 4 Elementen ist Erfahrung, wird erklärt als Erfahrung von den 12 Eigenschaften von den 4 Elementen. Also die 4 Elemente, die vielleicht wir schon alle wissen, sind dann Patavi, Apo, Tejo, Vayu, die Erde, das Wasser, Feuer und Wind. Das sind die 4 Elemente. Jetzt im in der buddhistischen Tradition die Erde. Die Abhidhamma spricht von 4 Sorten von Erde und auch 4 Sorten von Wasser und so weiter. Die wahre Erde das für uns, für diese Meditation wirklich von Wichtigkeit sind, ist die sogenannte Lakana Patavi, die Erde als Eigenschaft. Das ist die wahre Erde. Das ist die Erde im Sinne von Paramatta, im Sinne von die erste oder höchste Realität von Erde. Alles andere ist dann nur Samuti-Erde, sogenannte konventionelle Erfahrung von Erde. Und die ist auch von Bedeutung. Aber man muss verstehen, dass die wahre Erfahrung von Erde ist die Erfahrung von der Erde als Eigenschaft. So zum Beispiel, wenn diejenigen, es gibt Yogis, auch vielleicht zwischen uns, die sich mit Kasina-Meditation beschäftigen. Wenn man zum Beispiel über Kasina, in Kasina-Meditation über die Erde meditiert, dann diese Erde, diese Nimitta-Erde oder Aramana-Erde, diese Erde als geistige Bild oder Erde als Objekt der Vertiefung, ist dann mentale, reflektive mentale Bild von der Erde, die der Meditator entwickelt in Konzentration auf eine Erde, die bestimmte Qualitäten hat. Das ist dann auch Erfahrung von der Erde. Aber diese Erfahrung von der Erde ist nur Erfahrung von Erde auf konventioneller Ebene. Nichts anderes. Dann, wenn wir draußen gehen, spazieren, wir sehen überall da Erde und Wiesen, die Bauern arbeiten mit der Erde. Diese Erde ist dann genannt, sogenannte Erde, das konventionelle Erde, was man Erde in Umgangssprache als Erde nennt. Aber das ist nur konventionelle Sprache. Und das ist alles. Dann gibt es sogenannte Sasambhara Patavi, die Erde mit Sambhara. Wie übersetzt man Sambhara? Equipment, wie sagt man? Zusammensetzung. Ausstattung. Ausrüstung. Ausrüstung Erde. Gegenstände. Gegenstände. Das, wenn Sie dann weiter Fortschritte machen in diese vier Elemente Meditation, werden Sie sogenannte Kalapas oder Atomen der Wahrnehmung wahrnehmen können. Dann in diesen Atomen der Wahrnehmung erscheinen viele Bestandteile, unter anderem auch Erde. Und diese Bestandteile von der Vielheit, Erfahrung von Erde im Zusammenhang mit allen diesen Bestandteilen, mit denen sie zusammenkommt, in der Erfahrung von Objekt, ist dann Erfahrung von Gestalt Erde, Sie haben gesagt, kann man so sagen. Also gleich haben wir vier Sorten von Erde. Für unsere Meditation, was von Bedeutung ist, ist dann Lakana Erde. Und normalerweise die Meditation über die vier Elemente, so wie die Meditation über die fünf Aggregate von Existenz und so weiter, fängt an mit von Grobste zu Feinste. Grobste von den Elementen ist Erde. Dann Feinste ist Windelement. Aber jetzt in der lebendigen Tradition, so wie in Pao-Kloster, wo ich ausgebildet bin, gelehrt wird, man fängt nicht nach der natürlichen Ordnung, man fängt an mit der Eigenschaft, dass am leichtesten zu wahrzunehmen ist, zu erfahren ist. Und die Eigenschaft, das am leichtesten zu erfahren ist, ist die Eigenschaft von Windelement, was heißt Stoßen. Also Puls, man kann am besten, dass diese mit Pulsation, sagt man auch auf Deutsch, Pulsation, wie wird man am besten Pulsierung übersetzen? Bewegung. Bewegung ist natürlich auch sehr gut. Also das Pulsieren. Pulsieren. Pulsieren oder Stoßen, kann man sagen. Weil das ist die Eigenschaft, das am leichtesten zu erfahren ist. Und das ist die Eigenschaft eigentlich, die man am klarsten sieht. Leben ist eigentlich Pulsation. Was pulsiert? Und pulsiert Atmen durch den Körper. Atmen ist Ausdruck von unserem Leben. Was pulsiert, ist Blut, in dem Blut zirkuliert und Atmen zirkuliert in unserem Körper, ist das Ausdruck von Leben. Also Leben ist Zirkulierung von den Energien. Deswegen fängt an, vielleicht auch fängt diese unmittelbare Erfahrung von den Elementen mit Pulsierung, Pulsation. Weil diese für die Ebenen ist eine Eigenschaft, das am leichtesten zu erfahren ist. Und wieder, wie macht der Yogi, damit er klar diese Eigenschaft sieht? Er fängt an mit der Stelle, an der er am klärsten diese Pulsierung, Pulsation, Bewegung unmittelbar erfahren kann. Ich habe vor kurzem gelesen das Buch von meinem Lehrer Pao Xayado, über die vier Elemente Meditation. Er empfiehlt, dass man sich an Mitte des Kopfes konzentriert und erfährt diese Pulsierung da. Aber meiner Meinung nach, ich glaube, es wird nicht für alle sehr klar dort sein. Vielleicht Kopf auch, diejenigen, die lange Zeit in Ländern so wie Thailand oder Burma gelebt haben, wissen sie, dass Kopf sehr, sehr wichtig ist. Wenn Sie nach Thailand oder nach Burma fahren, sollen Sie nie versuchen, Kopf von jemandem anzupassen. Das ist sehr, sehr schlimm. Auf jeden Fall, Kopf ist wahrscheinlich mit Vorstellung von Wurzel von Leben, Wurzel von Intellekt, Wurzel von dieser Vorstellung von den vier Elementen. Aber es wird nicht unbedingt, wenn Sie sich in Mitte von Kopf konzentrieren, es wird nicht unbedingt klar vorkommen. Wenn es klar vorkommt, sehr gut. Aber normalerweise, meiner Erfahrung nach, vielleicht am klärsten wird diese Tatsache von Pulsierung, von Bewegung, von Stoßen kommen, wenn wir uns im Herz konzentrieren oder in den Venen, da. Einatmen, ausatmen auch geht. Also der Yogi soll versuchen, wo immer diese unmittelbare Erfahrung von Druck, von Pulsierung am leichtesten zu erfahren ist, dort dann fängt er an zu arbeiten. Dann, wenn er sehr, sehr klare Erfahrung hat von Druck, von Pulsierung, an der Stelle, wo er das wahrgenommen hat, am klarsten wahrgenommen hat, dann setzt er fort, in der Nähe von der Stelle weiter zu untersuchen. Wenn es nicht geht, dann geht er wieder zu den klärsten Stellen, so wie Herz oder Hals, diese Vene am Hals. Und dann wieder, wenn Konzentration besser wird, dann wird er allmählich imstande sein, auch in der Nähe von den klaren Stellen, auch diese Pulsation, Bewegung wahrzunehmen. Dann setzt er fort, weiter geht er Teil nach Teil durch eigenen Körper. Die wichtige Voraussetzung, dass er das macht, ist, dass er, wie ich gestern gesagt habe, er muss seinen Körper und Geist von Äußeren an Einflüssen isolieren. Deswegen haben wir gestern angefangen damit, dass ich alle Gebete habe, dass sie besonderen Rücksicht nehmen für die anderen, die versuchen zu meditieren. So besonders, dass sie nicht sehr leise einatmen und ausatmen, sich Bemühung geben, obwohl sie nicht gewohnt sind an diese leise Einatmen und Ausatmen, müssen sie sich Mühe geben. Und wenn Sie sich Mühe geben, wird es gehen, bestimmt. Also, auf keinen Fall, man muss besonders Entschluss nehmen, dass er nie den anderen diese Konzentration in sich selbst hindert. Und wie ich gesagt habe, da der Objekt von Konzentration gestreut ist im ganzen Körper, hat der Geist viel mehr Tendenz, nach außen zu gehen, da weil dieses Feld von Konzentration so groß ist. Deswegen ist es besonders, indem wir hier zusammen üben, im engen Raum, ist es besonders wichtig, dass wir den Meditierenden nicht Hindernis als Hindernis, keine Hindernisse schaffen. Dann also der Meditierende dann geht Teil nach dem Teil im ganzen Körper, sieht er in jedem Teil von Körper, ohne Ausnahme gibt es Druck. Es ist unmöglich, dass es einen Teil von Körper gibt, wo es keinen Druck ist. Druck ist sozusagen Leben des Körpers. Und Körper ist immer lebt, indem es immer in Bewegung ist. Also man dann geht mit tiefer Konzentration, je tiefer Konzentration, desto besser, über den Körper, ein Teil nach dem anderen, bis in allen Teilen des Körpers diese Tatsache von Druck wahrgenommen werden kann. Wenn die Konzentration sich schärft, sollte man der Übende, der dann weitere Fortschritte machen möchte, der Übende sollte dann in solchen Zustand sein, dass wenn er sich entscheidet, dass er am Spitze von Finger Druck sie wahrnimmt, er wird dann sehr klar am Spitze von Finger Druck wahrnehmen können. Das ist dann, das heißt, dass diese Eigenschaft klar ist und dann kann man zur nächsten Eigenschaft hineingehen. Also muss man sich schon Zeit nehmen. In Paok-Kloster, die Meditierenden normalerweise werden eine Eigenschaft pro Tag werden sie lernen. Aber diejenigen, die sehr schon geflissen sind in Meditation und schon lange Zeit meditiert haben, schon gute Konzentration haben, wenn diese Tatsache von Druck klar wird, wo immer sie sich im Körper konzentrieren, auch im Ende von Haar oder am Spitze von Finger, wenn sie das klar sehen können, dann sie brauchen nicht, weil der große Feind von Meditation ist Langeweile. Man soll sie nie dazu nicht zulassen, dass man sich in der Meditation langweilt, dann kann man eher zu dem nächsten Element. Und nächste Element ist dann Erde, Eigenschaft von Erde. Die Haupteigenschaft von Erde ist die Härte. Ja, bitte. Gehört zu dem Druck auch das, die Erfahrung von Spannung und Entspannung dazu? Ja, natürlich. Das auch gehört dazu. Aber Sie sollen nicht so machen und so machen. Weil, ja, natürlich. Dann natürlich. Dann Sie werden das durch Intellekt kontrollieren. Und das soll auf ganz unmittelbare Erfahrung, nicht Erfahrung, die man selbst bestimmt. Also Druck ist immer da, Sie brauchen ihn nicht zu schaffen, er ist immer da. Man muss nur es wahrnehmen an der Stelle, wo es am klärsten erscheint. Und wenn dann man über den ganzen Körper geht, wird man allmählich imstande sein, in jedem Teil des Körpers das wahrzunehmen. Braucht sich nicht irgendwo, das ist nur mentale sagen wir nur unmittelbare mentale Erfahrung von dieser Tatsache von Körperlichkeit. Später natürlich, wenn Sie über die Elemente meditieren, Sie gehen oder so, Sie sehen diese Sachen auch. Das ist klar, aber jetzt in diesem Moment nicht. Weil es ist sehr wichtig, dass Sie erst dieses Objekt ist auf mit Objekt von Körperbewusstsein sind die Elemente. Also genau in der Besonderheit von Theravada-Tradition, dass nur drei Elemente unmittelbare Objekt von Körperbewusstsein sind, nicht Wasser, darüber sprechen wir später. Im nördlichen Buddhismus auch Wasser, aber das lassen wir zur Seite. Diese erst auf körperlicher Ebene Erfahrung von Druck muss sehr, sehr klar sein. Dann körperliche Bewusstsein hat keine Fähigkeit, Konzentration zu entwickeln. Nur mentale Bewusstsein hat Fähigkeit, Konzentration zu entwickeln. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Deshalb, nachdem man mit körperlichem Bewusstsein sehr klar diese Tatsache von Druck entnommen hat, dann fängt man zu arbeiten mit mentalem Bewusstsein. Mentale Bewusstsein ist das Wichtige. Wenn Eindruck von dem Körperbewusstsein klar wird, das ist die Voraussetzung, dass der Eindruck von mentalem Bewusstsein klar wird. Und nur wenn Eindruck von mentalem Bewusstsein klar ist, wird es dann zu Samadhi kommen. Sonst nicht. Also Sie arbeiten so, dass Sie erst klare Eindruck durch Körperbewusstsein bekommen, dann arbeiten Sie mit mentalem Bewusstsein, dass der Eindruck sich verschärft und dass sich die Konzentration entwickelt aufgrund von diesem Eindruck. Dann, wenn es erfolgreich wird, wenn das mentale Bild sehr, sehr klar ist, dann geht es zu Samadhi. Also Voraussetzung von Samadhi ist, dass das mentale Bild klar ist. Und Voraussetzung für Klarheit von mentalem Bild in dieser Meditation ist klare körperliche Eindruck. Deswegen, wenn Sie dann zu den zweiten Elementen gehen, ich empfehle, dass Sie heute bei Druck bleiben, aber es gibt auch alte Yogis hier, die Sie nie langweilen dürfen. Dann, wenn Sie zufrieden sind mit und diese Klarheit des Eindrucks sehr, sehr klar, sehr, sehr bedeutsam ist, dann können Sie über zu der zweiten Eigenschaft, zu Härte. Und Härte, wie entfernt man mit dem Körper am klärsten? Man kann die Knochen zusammendrücken, sieht man sehr klar die Härte, ohne die Zähne zusammendrücken. Gleich ist die Härte da. Wenn der Eindruck sehr, sehr klar ist, dann wieder geht man in den Stellen in der Nähe. Überall in den Körper gibt es Härte. Kein Platz in den Körper, wo es keine Härte gibt. in diesem Zusammenhang, für diejenigen, die intelligent sind, sie wissen gleich, dass zum Beispiel ich erfahre diese Erfahrung von diesem, wie heißt das? Klangschale. Und der Klangschale ist Erfahrung der Härte. Warum ist es so? Weil meine Hand, die das erfährt, ist verglichen mit dieser Schale, ist weich. Aber wenn ich weichere Objekte anpasse, dann ist meine Hand ist wieder als hart entscheidend und Polster als weich entscheidend. Also diese vier Elemente ist Bewegung, nichts anderes als ewige Wechsel. Und ja? In dem Fall von der Härte ist eine aktive Erzeugung der Härte okay. Also wenn ich Zähne zusammenpresse, mache ich ja was. Ja, das im Gegensatz ist zu vorher. Wenn ich aber sie machen das nur, damit sie einen klaren Eindruck auf der körperlichen Ebene haben. Wenn der Eindruck klar ist, auf der körperlichen Ebene, dann schaffen sie klaren Eindruck auf mentalen Ebene. Und dann gehen sie überall in den Körper, sie werden erfahren, dass es Härte gibt. Sie fangen an mit den klärsten Stellen, aber wenn sie weitermachen, sie sehen, dass es überall eigentlich kann man Härte erfahren. Ja. Mir ist noch nicht klar, der Unterschied in der Erfahrung, körperlich oder mental. Wenn ich jetzt zum Beispiel Zähne nehme als Erfahrung von Härte, wo ist der Wechsel in der Erfahrung vom körperlichen zum mentalen? Niemand kann sagen. Dieser Prozess von, das ist alles deine eigene Vorstellung. Ja. Dieser Prozess von Geist ist so schnell, dass in einem, wie sagt man, Schnapp von Finger geschehen schon Tausende, Hunderte, Tausende von Geistesprozessen. Deswegen kannst du nicht unterscheiden. Erst musst du tief in die Meditation, die Konzentration hat Fähigkeit, diese Schnelligkeit von Prozessen, mentalen Prozessen zu verlangsamen. Das werden Sie dann sehr, sehr klar erfahren können, wenn Sie über die Kalapas arbeiten und so. Die Konzentration ist wie eine Lupe. Wenn Sie eine Lupe haben, Fähigkeit von Konzentration ist noch größer vielleicht als elektronisches Mikroskop. Unter elektronischem Mikroskop ein Objekt, ein klein Objekt, das sich nicht bewegt, wenn Sie das vergrößern, dann wird er sich millionenmal vergrößern, wird es in Bewegung. Diese Hand und alle Sachen erscheinen, als ob sie nicht in Bewegung sind, wenn Sie das auf mikroskopischen Ebene, die Blätter oder betrachten, dann alles ist in Bewegung, alles pulsiert. Aber indem wir unsere Fähigkeit von Konzentration so klein ist, wir sehen das als etwas, was steht. Aber Bewegung ist überall. Wenn Sie millionenmal vergrößern, dann sehen Sie sehr klar. Und wenn Sie klar sehen, dann können Sie das, was sich bewegt, können Sie dann verlangsamen und was sich langsam bewegt, können Sie schneller machen, wie Sie wollen. Die Frage beschäftigt mich auch. Na, jetzt so, kennen Sie das nur auf theoretischer Ebene. Sie kennen das nicht, weil damit Sie in dieser Meditation erfolgreich sind, müssen Sie über die Konzepte gehen. Wenn Sie mit den Konzepten arbeiten, diejenigen, die an Konzepten anhaften, haben nicht Fähigkeit, tief in die Meditation zu gehen. Diese Konzepte muss man loslassen. Einfach das akzeptieren, dass diese Erfahrung da ist und mit dieser Erfahrung arbeiten. Sobald Sie Konzept in diese Erfahrung bringen, dann entfernen Sie sich von der unmittelbaren Erfahrung. Sie müssen das so verstehen. Ja? Ich habe noch eine Frage zu der Härte. Ich habe das jetzt so verstanden. Ich beginne also meinen Weg mit den Zehen und fühle so lange rein, bis für mich etwas entsteht, was härter an sich ist. Und dann löse ich es von mir ab und versuche es überall im Körper zu finden. Ist das so gemeint? Ich habe nicht verstanden. Entschuldigen. Also ich konzentriere mich auf die Härte durch meine Zähne und durch den Biss. Und wenn ich in mir die Härte an sich habe, sowas wie die Härte an sich, dann bin ich... Härte an sich existiert nicht. Das ist eine falsche Vorstellung. Aha. Härte an sich existiert nicht. Die Härte ist immer mit Objekt verbunden. Und relativ. Nur relativ. Wie ich gesagt habe, Sie kennen harte Erfahrung nur indem Sie Weichheit kennen. Wenn Sie nicht Weichheit kennen, Sie kennen nicht harte Erfahrung. Und wieder, ich kann nur die Weichheit erfahren, indem ich Härte kenne. Wenn ich nicht Härte kenne, ich kann nicht Weichheit. Also darüber haben wir schon gestern. Wir müssen alle Konzepte weglassen. Konzepte ist genau das, was uns von unmittelbaren Erfahrungen entfernt. Und dieses Ding an sich ist nur ein Konzept, die gar nicht mit die Erfahrung von Härte und Erfahrung von Erde ist dieselbe Erfahrung. Es sind nicht zwei andere Erfahrungen. Und die Erfahrung von Härte ist nur möglich, indem es Erfahrung von Weichheit gibt. Wenn es keine Erfahrung von Weichheit gibt, gibt es auch keine Erfahrung von Härte. Also der Objekt hat Härte und Weiche, beide Seiten. Ja? Ich möchte die Frage noch mal aufgreifen. Also für mich ist es ähnlich. Also wenn ich die Zähne zusammenbeiße, dann mache ich eine Erfahrung von Härte. Und ich spüre Härte. Und mit diesem, wie fühlt sich Härte an, gehe ich zur nächsten Stelle. Wenn Sie klar die Härte spüren, dann gehen Sie zu anderen, erst die Stellen im Körper, die Sie klar wahrnehmen können. Knochen und so weiter. Wenn Sie das, die anderen Stellen auch klar erfahren können, dann können Sie auch die kleineren Stellen, überall im Körper, es gibt Erfahrung von Härte. Es gibt keine Stelle in dem Körper, wo es keine Härte gibt, weil Erde gibt es überall. Und der Intelligente weiß, dass die Härte ist zusammen mit Weiche ist zusammen mit Härte. Die zwei, wir trennen sie, erst müssen wir richtig trennen, dann können wir richtig zusammen verstehen. Wenn wir nicht richtig trennen, dann werden wir auch nicht imstande, richtig zusammen zu verstehen. Dann allmählich verstehen Sie nur Erde, Erde, Erde und alles ist schon drinne. Man geht an diese Stellen, wo man es am deutlichsten spürt im Körper. Und dann geht man irgendwo auch systematisch durch den Körper. Durch den Körper systematisch. Von oben nach unten. Von oben nach unten. Also man fängt an einen Teil von dem Körper, an andere Teil. Allmählich, indem man muss sich Zeit geben, deswegen habe ich erklärt, das geht nicht schnell. Man muss sich Zeit geben, indem man stundenlang mit der Konzentration auf Härte verbunden ist, und dann wird der Geist immer feinere Wahrnehmung von Härte haben können. Wenn, das ist nicht intellektuell, deswegen ich will nicht viel, weil sie dann machen sie ihre Konzepte da und dann läuft es in andere Richtung. Einfach, indem sie mit Konzentration die Härte im Körper wahrnehmen, lange Zeit, dann wird sich diese Wahrnehmung von Härte mehr und mehr verfeinern, indem sie dann diese mentale Eindruck von Härte wird so klar, dass sie dann allmählich überall im Körper diese Härte erfahren können. Das ist nicht intellektuelle Verständnis, das ist yogische Verständnis. Sobald sie intellektuelle Verständnis hineinbringen, es kann ein Hindernis sein. Niemand kann das genau erklären, man muss das genau erfahren. Ja. Und ist das vielleicht vergleichbar mit der Erfahrung, die man macht beim Betrachten einer Rose, die einen überwältigt und verzaubert? In dem Moment, wenn ich aber darüber rede und versuche... Na, Sie fangen an, wieder hier mit den Konzepten zu arbeiten und sind weg von der Meditation. Dann, wenn Sie meditieren möchten, dann meditieren Sie, wenn Sie philosophieren möchten, dann sind Sie nicht zum richtigen Platz gekommen. Also systematisch heißt, wenn ich zum Beispiel die Härte einer Sitzbeinhöcker nehme als Anfang, geht ja auch so mit Meditationsgesetz. Wenn es sehr klar ist. Wenn es für mich jetzt sehr klar ist, ja, ohne dass ich jetzt zusätzlich was erzeuge, also Druck erzeuge, dann gehe ich praktisch von da aus dann in die Umgebung. Geht, ja. Aber dann ist es wahrscheinlich mit Schmerz verbunden und mit, also dann muss man sehr vorsichtig sein, dass es sich nicht mischt mit anderen Erfahrungen. Muss klar harte, wenn man die Zähne zusammendrückt, dann diese mischt sich nicht mit anderen Erfahrungen. Wenn man lange sitzt, natürlich wird sehr, sehr klar diese Härte. Aber dann mischen sich die anderen Erfahrungen. Und dann mischen sich auch die körperliche Betrachtungsseite wird dann gemischt mit mentale Seite. Und mentale Seite im letzten Ende dirigiert alles. Aber wichtig ist diese körperliche Wahrnehmung. Und die soll nicht mit anderen gemischt sein. Es gibt sehr berühmte Witz über einen großen tibetanischen Yogi, der heißt Milrepa. Vielleicht haben Sie von ihm gehört. Der Milrepa hatte Argumente mit den Gelehrten in Tibet. Und die Gelehrten waren Vertreter von dieser Abhidhamma-Lehre und waren sehr stolz, dass sie Abhidhamma verstehen. Und sie haben gesagt, das ist Erde, Härte. Hier sieht man Härte. Und der Milrepa kam und sagte, was ist das? Ja, das ist Härte, das ist die Erde. Aber ich spüre das überhaupt nicht. Das ist sehr weich, hat er gesagt. Wieso ist es weich? Das ist hart. Dann er hat so gemacht und die Erde... wurde sehr weich. Alles im letzten Ende, wenn sie große Yogis werden, und das ist nicht so leicht, Yogi, alles kommt aus dem Geist. Die harte Erde, der Buddha oder mehrere Packen einen Ausdruck von Hand kann da lassen, es wird weich wie Milch. Aber das ist schwer. Was wichtig ist, Sie sollen verstehen, das ist keine, Sie bringen, das ist besonders vielleicht Problem mit den europäischen Menschen, die Burmesen haben es viel weniger. Sie bringen immer in Yoga diese intellektuelle Verständnis, was auch sehr gut kann sein, aber Yoga ist unmittelbare Erfahrung. Normalerweise, ich erkläre das ein bisschen philosophisch, aber in Burma wird es nie, der Kachayana hat gelernt, hat niemals, Sayadaw wird so erklären. Ich erkläre, weil ich selbst Europäer bin, ich habe auch diese, über diese Sachen nachgedacht, aber in Burma, wenn der Paok Sayadaw einfach sagt, Druck, siehst du da, Druck, und das ist alles. Dann gehe in deine Kutte und ganzen Tag Druck. Was hast du noch zu sagen? So wird es gelernt, das ist die Tradition. Niemand fragt nach, warum ist es so? Oder falls ich eine Rose sehe oder so. Niemand hat solche Probleme. Einfach. Also, wenn man es intellektuell schaffen kann, ist es sehr, sehr gut. Aber dieser Intellekt muss yogische Erfahrung unterstützen. Wenn Intellekt nicht yogische Erfahrung unterstützt, dann oi, oi, oi, dann kann man 100.000 Jahre mit Meditation verbringen und bringt es nichts. Weil mit Intellekt kann man nur dahin kommen, dass man versteht, dass der Intellekt ist etwas, was man loslassen kann, loslassen muss. Also, einfach gesagt, nur Druck. Aber die Sachen, die ich also als Hintergrund erklärt habe, ich hoffe, dass sie nicht vollkommen unnützlich sind. Es soll auch nützlich sein, weil es ist andere Welt. Damit man tief in diese andere Welt eindringt, muss man auch klar sehen, dass diese Welt von intellektuellen Vorstellungen ist das, was uns von dieser Realität trennt. Und was wir brauchen, ist dann diese unmittelbare Erfahrung. Ohne Fragen, warum es so ist. Es ist einfach so. Druck ist da. Überall im Körper, Härte ist da, überall im Körper. Und so wird man auch sehen, wenn man sich Mühe gibt. Und warum ist es so? Niemand weiß, niemand kann erklären. Okay, dann wir machen. Und zwar, wenn ich anfange, irgendwo diesen Druck, diese Position zu spüren, das ausdehne und Bereiche dort spüre, wo ich nicht. Fange an und du wirst sehen. Nicht zu viel. Okay, dann wir machen.